Einheit 13. A. Übung 2c. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Malika Asali. Morgen. Hallo. Morgen. Hallo. Ich bin Ihre Trainerin dieses zweitägigen Computerkurses. Schön, dass Sie alle pünktlich gekommen sind. Vielleicht stellen wir uns zuerst alle kurz vor. Also, ich bin Robert Klein. Ich arbeite jeden Tag mit dem Computer. Vielen Dank. Ihre Firma möchte, dass Sie Ihre PC-Kenntnisse auffrischen. Sie wissen ja, wie wichtig der Computer und das Internet heute im Büroalltag sind. In dem Training werden wir uns heute mit den Microsoft Office-Programmen Word, Excel und PowerPoint beschäftigen. Ihre Firma möchte, dass Sie mit diesen Programmen effizient arbeiten können. Sie alle kennen diese Programme schon. Es gibt aber einige neue Funktionen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und morgen werden wir uns dann mit Outlook beschäftigen und die neuen Möglichkeiten, E-Mails zu verschicken oder einen Kalender zu führen, kennenlernen. Sie können dann Ihren Büroalltag mit Hilfe von Outlook besser organisieren. Gibt es Fragen? Die Schulung geht heute bis 16 Uhr, oder? Ich muss nämlich meinen Sohn am Nachmittag von der Kita abholen. Ja, wir hören pünktlich um 16 Uhr auf. Morgen fangen wir allerdings schon um 8.30 Uhr an und hören eine halbe Stunde früher auf, also um 15.30 Uhr. Dann starten Sie bitte jetzt Ihre Computer. Melden Sie sich bitte mit dem Passwort Schulung an. Und